Ich habe mit diesen meinen Augen seine Topsegel auf der Höhe von Trinidad gesehen und der jämmerliche Milchsuppenkerl, mit dem ich segelte, kehrte um. Kehrte um, Doktor, und fuhr nach Port of Spain zurück. Nun, ich habe selber von ihm gehört, hier in England, sagte der Doktor. Aber die Hauptsache ist, hatte er Geld? Geld, rief der Squire. Haben Sie nicht die Geschichte gehört? Worauf waren denn die Kerle aus, wenn nicht auf Geld? Denen liegt doch bloß an dem Gelde. Für was riskieren die ihre dreckigen Köpfe, wenn nicht für Geld? Das werden wir ja bald wissen, antwortete der Doktor. Aber Sie sind ja so verdammt hitzköpfig und schreien gleich los, dass ich kein Wort sagen kann. Was ich wissen wollte, ist dies. Angenommen, ich habe hier in meiner Tasche etwas, was uns auf die Spur bringen kann, an welchem Ort er seinen Schatz vergraben hat. Wird dieser Schatz groß sein? Groß, Doktor, rief der Squire. Ich will Ihnen was sagen. Wenn wir auf der Spur sind, von der Sie sprechen, dann rüste ich in Bristol ein Schiff aus und nehme Sie und Hawkins mit. Und den Schatz will ich haben, und wenn ich ein Jahr danach suchen soll. Schön, sagte der Doktor. Nun, dann wollen wir, wenn es Jim recht ist, das Paket öffnen. Und er legte es vor sich auf den Tisch. Das Wachstuch war zusammengenäht, und der Doktor musste sein Besteck aus der Tasche nehmen und die Nähte mit seiner medizinischen Schere auftrennen. Das Päckchen enthielt zweierlei, ein Buch und ein versiegeltes Papier. Zuallererst wollen wir uns mal das Buch ansehen, bemerkte der Doktor. Der Squire und ich sahen ihm über die Schultern, als er es öffnete, denn Dr. Livesey hatte mir freundlich gewinkt, von dem Seitentisch, an dem ich gegessen hatte, zu ihm zu kommen und mich an dem Vergnügen der Untersuchung zu beteiligen. Auf der ersten Seite befanden sich nur ein paar Kritzeleien, wie einer sie mit der Feder macht, um sich zu üben oder weil er Langeweile hat. Einer von den Sätzen lautete genau so wie die tätowierte Inschrift auf des Kapitäns Arm: Billy Bones, sein Liebchen. Ferner stand da: Mr. W. Bones, Steuermann. Kein Rum mehr. Vor Palm Key kriegte er's. Außerdem allerlei Schnörkel und einzelne Wörter, die zum größten Teil unverständlich waren. Ich muss so unwillkürlich bei mir denken, wer es wohl gewesen sein möchte, der es kriegte, und was das für ein S war, das er kriegte. Höchstwahrscheinlich ein Messer im Rücken. Na, hieraus ist nicht viel zu entnehmen, sagte Dr. Livesey und schlug das Blatt um. Die nächsten 10 oder 12 Seiten enthielten eine merkwürdige Reihenfolge von Eintragungen. Am einen Ende der Zeile stand ein Datum und an dem anderen eine Geldsumme, wie in einem gewöhnlichen Kontobuch. Aber statt geschriebener Erklärungen stand zwischen den beiden Aufzeichnungen nur eine verschieden große Anzahl von Kreuzen. So war zum Beispiel am 12. Juni 1746 offenbar ein Betrag von 70 Pfund Sterling irgendjemandem gutgeschrieben. Als Erklärung wofür waren aber nur 6 Kreuze verzeichnet. In einigen wenigen Fällen war allerdings eine Ortsbestimmung beigefügt, zum Beispiel Höhe von Caracas. Oder es war auch nur Länge und Breite eingetragen, zum Beispiel 62 Grad 17 Minuten 29 Sekunden, 19 Grad 2 Minuten 40 Sekunden. Die Eintragungen erstreckten sich über beinahe 20 Jahre. Die einzelnen Beträge wurden immer größer und zum Schluss war nach 5- oder 6-maligem falschem Zusammenzählen eine Endsumme hingeschrieben und dieser waren die Worte beigefügt: Bones, sein Anteil. Darauf kann ich mir keinen Vers machen, sagte Dr. Livesey. Haha, die Geschichte ist so klar wie Kloßbrühe, rief der Squire. Das ist das Kassenbuch des schwarzherzigen Schurken. Diese Kreuze stehen anstelle der Namen von Schiffen oder Städten, die sie versenkten oder plünderten. Die Geldbeträge sind die Anteile des Schuftes, und wo er fürchtete, es könnte eine Zweideutigkeit entstehen, da fügte er etwas zur Erklärung hinzu. Hier zum Beispiel: Höhe von Caracas. Haha, verstehen Sie? Da wurde irgendein unglückliches Schiff in der Nähe dieser Küste genommen. Ach, Gott sei den armen Seelen gnädig, die es bemannten. Sie sind längst zu Korallen geworden.